All wir. Das neue Miteinander fördert, unterstützt und begleitet uns bei unseren sozialen Ideen. Eine andere Gesellschaft in einem solidarischen Miteinander liegt auf der Hand. Darüber sprechen wir jeden vierten Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Lora 92.4. Auch du bist All wir. Und da sind wir wieder. Einen schönen guten Abend. Die Redaktion Alvir ist beieinander und heute gibt es die Freiheit für euch, werden wir gleich sehen, oder die Ängste oder was auch immer dazu kommt. Ich mache die Moderation, heiße Fritz Letsch, die Technik macht Felix Jakowitz und im Studio sind Sibylle Burmeister, Antje Buse. Jochen Balzer hört uns heute von zu Hause zu und wird nachher anrufen und Jürgen Greiner ist schon da. Das Thema Freiheit nehmen wir vom Aufbruch in den 60er und 70er Jahren, die Schritte zur Freiheit, dann kommt die Wandlung der Angst zur Freiheit, die Freiheit und Liebe in Arbeit und Kommunikation, die Evolution der Freiheit, eine Parallele im Ich und der Menschheit, wird uns Jürgen bringen, und die Ordnung aus Freiheit und Liebe wird uns Jochen erzählen. Am Schluss gibt es wieder Hinweise, Tipps, Termine und ihr ruft an, wenn ihr uns was zu sagen habt, wenn ihr widersprechen wollt, wenn ihr etwas beitragen wollt, auf der Nummer 089-444-09436. Ja, mit dem Internet-Chat weiß ich gar nicht, ob es den heute gibt, auf www.all-wir.de/radio. Betreut Peter Utters, wenn er zu Hause ist oder am PC. Und sonst findet ihr dort die Hintergründe zur Sendung und in Zukunft die Sendung zum Nachhören, falls ihr jetzt irgendwann gestört werden würdet oder es einfach nochmal hören wollt. Und damit, lieber Felix, danke. Ja, damit kommt dieses Lebensgefühl auf, das du uns schildern willst, Sibylle. Was war das in den 60er und 70er Jahren? Das Leben und die Erfahrungen in den WGs. Ja, ich wollte noch mal vorher sagen, dass wir eigentlich diesen ganzen Freiheitsbegriff und die Entwicklung zur Freiheit und zu anderen Ebenen der Freiheit auch immer mit dem Grundbegriff in Verbindung bringen. Mit dem Grundeinkommen in Verbindung bringen, weil wir einfach davon ausgehen, dass das Grundeinkommen uns auf eine ganz andere Ebene heben könnte, frei zu werden. Also natürlich mit allen Widerständen und allen Herausforderungen, aber auf eine andere Art, also mit einer anderen Basis uns zu entwickeln. Okay. In den späten 70er Jahren fluteten wir, das heißt, eine Gruppe von Feeling-Therapie-Begeisterter, Ärzte, Musikerinnen, Maler, Psychologinnen und Psychologen und weitere befreundete Personen, eine Altbauwohnung im Lehel, um dort zu leben und zu arbeiten. Gleichzeitig bauten wir in Schwabing eine Gemeinschaftspraxis auf, die wir vollkommen eigenhändig renovierten und gestalteten. In jedem größeren Zimmer lebte ein Paar in der Wohnung. Abends trafen wir uns oft zu Gruppensitzungen und da war es eben nicht unwesentlich, mit den Gefühlen zu arbeiten und deren Ausdruck, das heißt Expression, schlugen dann die emotionalen Wellen regelmäßig so hoch, dass die Wohnung erbebte. Die Wohnung war groß und sehr hellhörig, wovon wir nichts mitbekommen hatten. Also wir kriegten einfach nicht mit, was um uns herum passierte, sondern lebten unseren Ausdruck und unsere Expression unserer Gefühle exzessiv. Wir trafen uns abends dann in den Gruppen Und es wurde meistens sehr, sehr laut. Und in der Nacht eskalierten meistens die Beziehungskisten in den verschiedenen Zimmern. Also fast jede Nacht waren wir unterwegs und wurden wir geweckt, weil irgendwas knallte und irgendwas so laut wurde, dass wir nicht schlafen konnten. Dann wanderten alle mit Schlafanzügen und Nachthemden und die Amerikanerinnen mit Lockenwicklern im Haar zu diesem Zimmer und halfen, die Gefühle auszudrücken. Und wenn das Geschrei und Gebrüll dann seinen Höhepunkt erreichte, dann gab es auch das, was angestrebt wurde, nämlich diesen Feeling Shift. Und dann wurde es manchmal ruhig. Und dann wurde es plötzlich ruhig und alle gingen wieder zu Bett. Und das zog sich halt wirklich über eine ganze Zeit, so ein, zwei Jahre dahin. Und wir kriegten gar nicht mit, was die Nachbarn so erlebten. Viele Jahre später habe ich mich dann mit einem Hausbewohner unterhalten, der inzwischen unser Freund wurde in ruhigeren Zeiten. Und der erzählte mir dann, was sie erlebt hatten im Haus mit uns, sowohl im Flur als auch im Innenhof. Da war es dann auch so, dass nachts plötzlich die Türen aufgingen und die Leute in den verschiedenen Stockwerken über die Brüstung, also wirklich über das Geländer schauten und die sahen sich dann und hörten ein bisschen entsetzt und verängstigt oder auch belustigt zu. Und wenn dann wieder Ruhe war, dann schüttelten sie den Kopf und sagten, die Amerikaner, und verzogen sich wieder. Ja. Die Amerikaner und verzogen sich wieder, dann gingen die Türen wieder zu. Und einmal im Innenhof, als wir in der Küche Gruppe machten und Ausdruck nicht zu vermeiden war, da hatten wir wahrscheinlich die Tür aufgelassen. Und wir wussten nicht, dass im Innenhof das Echo unserer Stimmen immer zu sich brach und im Kreise ging. Und dann gingen wir auf die Donner anscheinend einmal alle zusammen los und dann ein gellender Schrei, so wie der Urschrei, der damals auch modern war, ja, wahrscheinlich entsprechend. Und dann hatte der Michael, der später die Geschichten erzählte, der stand schon auf dem Balkon und guckte wieder hoch, weil der konnte nicht schlafen. Der war eigentlich Gärtner und musste morgens immer früh aufstehen und stand dann da auf dem Balkon und dann sah er, wie überall die Lichter angingen im Hof. Es war ganz dunkel und da ging das Licht an und da ging das Licht an und dann gingen auch einige Fenster auf, weil die Leute wirklich dachten, so jetzt ist jemand über den Balkon geworfen worden. Und dann, als sie merkten, war niemand vom Balkon gestürzt über die Brüstung, dann haben sie sich am nächsten Tag ausgetauscht und so in dem Sinne von, ach, das sind nur die Amerikaner. Und dann gingen die Fenster wieder zu, die Lichter aus. Diese und Geschichte, ja. Die Leute blieben in ihrer Angst vor der Freiheit und vor diesen Amerikanern. Nee, Angst war es eigentlich nicht. Es war eine Art von, Akzeptanz irgendwie, ja. Aber auch Unverständnis. Aber du wolltest uns zur Wandlung aus der Angst in die Freiheit etwas noch erzählen. Ja, also für mich ist es sozusagen ein notwendiger Schritt für viele, ist in dieser Zeit auch in den Wohngemeinschaften. Der Jochen hätte uns wieder davon erzählt, halt auch das Phänomen zu beobachten gewesen, dass sich die Beziehungen immer neu organisiert haben. Und dieser Ausdruck, da wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das waren halt Gedanken, Ideen und es war halt eine wilde Zeit und es war anscheinend notwendig, uns aus so einer Art von Stummheit und Verhaltenheit zu befreien. Aber es gab eben auch Verletzungen, eine ganze Menge. Und die Ängste wurden sicherlich ein bisschen aufgewirbelt und vielleicht ein paar Ängste befreit, aber nicht im Wesentlichen. Und man kann es auch viel an den Kindern erkennen, die in dieser Zeit entstanden sind, denen es nicht leicht war, in Freiheit aufzuwachsen, sondern die wirklich verunsichert waren. Und auch jetzt haben viele Eltern noch damit zu tun, dass sie eigentlich ihren Kindern einen sehr unsicheren Raum nur bieten konnten. Trotzdem konnten wir nicht anders in dieser Zeit. So war es halt. Mhm. Und zu den Ängsten, die sicherlich versucht wurden zu befreien, aber nicht im Wesentlichen befreit wurden, trotzdem sind wir da hingegangen oder sind darauf zugegangen, gibt es für mich eigentlich nur zu sagen, dass es letztendlich darum geht, dass wir uns selbst kennenlernen und dass wir nach innen gehen und dort natürlich wirklich strukturelle Ängste kennenlernen und Verletzungen und Enttäuschungen und so weiter. Und wenn wir die treffen und denen innerlich begegnen, dann werden wir frei, wenn wir durchgehen. Und da gibt es sehr viele verschiedene Methoden, die uns helfen, sowohl die Strukturen der Angst zu erkennen, als auch die Ängste, den Ängsten selbst halt zu begegnen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Therapieansätze und so, die jetzt nicht mehr wie früher so lang gehen und meinetwegen jetzt jahrelang Ausdruck üben, sondern Kurzzeittherapien wie die Journey, die Work, The Work, Realighten und fast ganz, eine ganze Menge. Und da wollte ich einfach von einer sprechen, die in dem Zusammenhang besonders eindrucksvoll mir erscheint, nämlich, dass sie eine Begegnung mit den Ängsten gestaltet und personalisiert, wie auch bei der Gestalttherapie, dass man einfach die Ängste und Süchte und die ganzen Zwänge und so weiter, die ja alle auf Ängsten beruhen, dass man die sich gegenübersetzt und sich gestalten lässt und dann wirklich mit ihnen spricht, was sie brauchen, warum sie bei uns sind und was sie machen würden, wenn wir ihnen alles geben, was sie brauchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für mich, weil ich glaube, es ist wichtig, um uns zu entwickeln, müssen wir durch die Ängste gehen. Wir dürfen sie nicht verdrängen oder ausblenden, sondern wirklich durchgehen. Eine witzige Geschichte ist zum Beispiel die Gier. Wir beschweren uns ja, wenn wir mit dem Grundeinkommen umgehen, oft über die Leute, die so gierig sind und das ganze Geld bei sich versammeln. Es heißt ja auch Regierung. Das ist ja toll, habe ich noch nie gehört. Das ist süß. Aber Gier ist halt einfach ein Ausdruck von Angst. Und zwar eine Angst vor Mangel. Und so gibt es ganz viele strukturelle Ausdrücke von Angst, die wir vielleicht nicht gleich als solche erkennen. Und da wollte ich einiges dazu sagen, aber ich glaube, da reicht uns die Zeit nicht. Dann gehe ich einmal nochmal darauf, dass wir, wenn wir das Grundeinkommen erhalten, dass wir eine bestimmte Basis bekommen, um mit diesen strukturellen Ängsten, die jeder hat und die auch, die wir von Natur aus, also von Geburt an haben, wenn wir damit so umgehen, dass wir uns wirklich entwickeln wollen und in die Freiheit kommen wollen, dass wir mit dem Grundeinkommen eine ganz andere Basis haben, mit diesen strukturellen Geschichten umzugehen. Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear. Und wer jetzt wissen möchte, wer diese spirituelle Botschaft gesprochen hatte, sie kam von Tina Turner. Weiter geht's mit Freiheit und Liebe in Arbeit und Kommunikation. Und Antje, bitte. Ja, hallo, ich bin die Antje und grüße euch da draußen an den Radios. Für mich haben sich in der Vorbereitung zu dieser Sendung zwei Dinge herauskristallisiert. Das eine ist das Tun und die Arbeit, also die Tat. Und das andere ist die Kommunikation, das Gespräch zwischen den Menschen. Und ich glaube, ja, genau, und dazwischen ist die Liebe und die Freiheit als Qualität. Und das sind auch zwei Qualitäten, die man eigentlich gar nicht so wirklich voneinander trennen kann. Und die Arbeit, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, wäre, glaube ich, ganz anders möglich unter den Menschen, weil sie dann stressfreier wäre und die Menschen könnten das tun, was sie tun, ganz anders, nämlich ohne die Bedingungen, die sie heutzutage haben. Die Bedingungen wären ganz andere und die Menschen würden vielleicht sogar dahin kommen, ihre Arbeit mehr lieben zu können, weil sie nicht darin so gefangen wären und weil sie nicht für ihr Gehalt am Ende des Monats so arbeiten müssten. Denn wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann gäbe es in gewisser Hinsicht eine Trennung von Arbeit und Einkommen, weil das bedingungslose Grundeinkommen wäre nämlich das Gehalt oder das, was ich kriegen würde dafür, dass ich einfach da bin mit meinen Fähigkeiten und mit meiner Kreativität, die ich dann auch im Wirtschaftsleben einbringen könnte. Ja, und dann, wenn ich meine Arbeit, die ich dann tun kann, mehr lieben würde, dann könnte ich zum Beispiel auch auf andere Menschen anders hinschauen. Und ich hätte den Weg zur Freiheit ein bisschen mehr in mir. Das ist der Weg jetzt von der Liebe zur Freiheit. Und jetzt komme ich zu dem zweiten, was ich angekündigt hatte, was sich rauskristallisiert. Das ist das die Kommunikation, das Gespräch zwischen den Menschen. Und da habe ich so drei Stufen erkannt. Die erste ist so, das ist vielleicht die häufigste oder hoffentlich nicht die häufigste, dass man sich gegenüber sitzt und es ist eigentlich kein wirkliches Gespräch, sondern der eine sagt so seins und wartet nur, bis der andere zu Ende gesprochen hat und dann sagt der andere wieder was und wartet nur, bis der andere zu Ende gesprochen hat. Und es ist irgendwie dann so, dass das einen gar nicht wirklich befriedigt und es ist eigentlich im Grunde kein wirkliches Gespräch. Und das Zweite auf diesem Weg ist dann schon etwas annähernd hin, dass man dem anderen so sein Ohr schenkt auch, also tiefer ihn das sagen lässt und anerkennt, was seine Meinung ist. Man muss ja nicht selber auch der Meinung sein, sondern der andere hat seine Meinung. Ich habe meine Meinung, ich interessiere mich dafür, was der andere sagt, bestenfalls. Und lass ihn so damit stehen, er lässt mich so damit stehen. Das hat auch so ein Freilassen, schon eine Freiheit, ein freiheitliches in sich. Und die dritte Stufe für mich ist das, wenn man jetzt im Gespräch ist und dann kommt man dem Wort Gespräch schon näher, dann gibt es nämlich, dass die Menschen sich wirklich zuhören und dem anderen wirklich aus der Freiheit, also etwas Freilassendes, einen Freiraum geben im Gespräch, sodass der andere sich aussprechen kann. Und darin kommt dann auch schon die Liebe ins Spiel, dass man den anderen sich wirklich innerlich sehr, sehr öffnet, so dass er sich aussprechen kann. Das kennt ihr bestimmt alle. Ich stehe jetzt hier vor dem Mikrofon, ihr seid draußen am Radio. Ich versuche jetzt auch ein bisschen davon, obwohl es sehr abstrakt ist und jetzt auch mehr so visionshaft. Damit deute ich schon auf die nächste Sendung hin, die mit Vision zu tun hat. Aber ich hoffe, dass ich euch da auch so ein bisschen erreichen kann damit, weil dann wird es nämlich zu einem wirklichen Gespräch, wie Goethe sagt, was ist erquickender als Licht, eben das Gespräch. Also das wäre dann so der Weg von der Freiheit zur Liebe, den man ja eigentlich gar nicht trennen kann. Ja, und dann komme ich wieder dahin, dass ich mir denke, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen jetzt hätten, dass die Kommunikation zwischen den Menschen dann auch eine andere wäre. Zum Beispiel im Arbeitsleben, wo das immer das häufig Angeführte ist, dann sagt man ja so, man hat vielleicht innerlich eine etwas arrogante Haltung, jetzt meinetwegen den Müllmännern gegenüber oder den Putzfrauen, weil das sind ja so niedere Arbeiten. Aber wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann würde sich das vielleicht sogar umkehren, dass man jetzt nicht im Denken und dann vielleicht auch schon in der Kommunikation, was macht der da, was ist das für eine Arbeit, dann würde sich das umkehren, weil wir wüssten, dass diese Klofrau oder Putzfrau und dieser Müllmann, das sind ja immer so die Klischees, das gar nicht machen müssten, was sie da machen, weil wir alle machen Müll und wir alle machen die Toiletten dreckig, sondern wir würden vielleicht sogar noch im Gegenteil nicht arrogant sein, sondern zu diesen Menschen aufschauen, weil sie das dennoch machen, obwohl sie was ganz anderes machen könnten. Und auch finde ich, dass die Kommunikation in der Schule und sogar auch schon in den Kindergärten, wo man ja auch auf die Kinder schon intensiv hinarbeitet, dass sie in der Wirtschaft dann, wie soll man das sagen, gut funktionieren, à la PISA-Studie, die sowieso schon wieder über den Haufen ist, aber da geht es ja schneller, besser, höher, weiter, also da springt jeder drauf an, das ist so ein bisschen Olympiade und da will jeder mitmachen, aber die Kleinen, die sollte man da eigentlich so ein bisschen von in Ruhe lassen, weil jedes Geschöpf hat seine Zeit und es wäre ganz gut, wenn man da nicht so intensiert, so nach dem Motto, wenn man an dem Gras zieht, dann wächst es schneller, das geht eben nicht. Und ja, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, denke ich mir, würde die Kommunikation unter den Menschen vielleicht auf die zweite oder dritte Stufe, die ich vorhin gesagt habe, eher kommen können, weil lasst es euch einfach mal durch den Kopf gehen und überlegt, das bedingungslose Grundeinkommen wäre doch schön, wenn es da wäre. Und spielt mal so ein bisschen mit dem Gedanken und der Vision, weil das ist eine gute Sache, dann gibt es nämlich Esprit im Kopf. Danke. Ja. Und ruft hier an unter 444 09436, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt. Ansonsten lassen wir George Michael sprechen. Das hat hoffentlich eure Schmerzen geheilt. Heal the Pain, George Michael war das. Und Jürgen führt uns jetzt in die Evolution der Freiheit mit dem Grundeinkommen, die Parallele im Ich und in der Menschheit. Bitte. Als ich vorher Sibylle zugehört habe, was bei ihr in der Zeit der 60er und 70er Jahre abgelaufen ist, habe ich mit Staunen geblickt gehabt. Ich bin ein Kind dieser Zeit, 1966 geboren, aber dieses Leben ist an mir ein bisschen vorbeigegangen, da ich in einer sehr konventionellen, autoritären, tradierten Familie aufgewachsen bin. Ich habe ich möchte euch so ein bisschen aus meinem Leben erzählen und euch dabei so ein bisschen die Parallele aufzeigen, wie sich Freiheit im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt haben könnte. Also es gibt nicht nur ein Verständnis von Freiheit, sondern es hat sich immer wieder das Verständnis von Freiheit weiterentwickelt. Und am Anfang des menschlichen Lebens steht für uns alle die Geburt. Und ist man da, hat man da ein Freiheitsverständnis? Da ist man erst in den ersten Lebensjahren damit beschäftigt, sich seine Aufgaben, seine körperlichen Aufgaben, sich dessen bewusst zu werden und zu beherrschen. Es geht da sehr stark um das Überleben. Und in den nachfolgenden Jahren dann der Kindheit, da habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt oder Geschichten vorgelesen bekommen oder Schallplatten angehört mit Geschichten. Und da war so die Freiheit darauf konzentriert, eben frei von der Sorge zu überleben zu sein, in der Familiengeborgenheit zu sein. Jeder wird sich dann an die anschließende Phase seines Lebens erinnern, die Pubertät. Und für mich war die ganz stark davon geprägt, dass ich weg von zu Hause wollte, dass ich machen wollte, was ich will. Also ein sehr starkes Auftreten eines narzisstischen Ichs. Da geht es um die Handlungsfreiheit und die uneingeschränkte Freiheit zu tun und zu lassen, was man jetzt will. Als ich das Abitur dann hatte, konnte ich das gewissermaßen verwirklichen. Dann bin ich von zu Hause weggegangen. Aber anstelle mich dann auszuleben und nur Partys zu machen, habe ich mich zu dem Zeitpunkt dann entschieden, jetzt mir Ordnung und Struktur aufzuerlegen und mir Grenzen auferlegt, um später ein Ziel zu erreichen als so einen Beruf. Das kann man so verstehen, als dass man jetzt sich auf etwas verzichtet, um später mit mehr Freiheit belohnt zu werden. Ja, als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, dann war es natürlich die Freiheit, die ich gesucht habe, waren die materielle Freiheit, sich etwas leisten zu können, sich das verwirklichen zu können, materiell, was man geträumt hat. Ob das jetzt eine Wohnung oder ein Auto oder sonst irgendwelche schöne Musikanlage ist, sind verschiedene Sachen. Und zu dem Zeitpunkt kam dann mit der Zeit irgendwo dieses Gefühl, dass das nicht alles sein kann. Und da kam auch dieser Punkt, da habe ich so das Erlebnis gehabt in dieser Wirtschaftswelt, dass sich das Karussell jede Woche eine Umdrehung schneller dreht. Und da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, das kann doch nicht ewig so weitergehen, das wird doch irgendwann uns alle davon runterwerfen. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auf den Weg gegangen und habe begonnen, mich mit Kommunikation, mit der Kommunikation mit mir und der Kommunikation mit anderen mich zu beschäftigen. Und bin damit zu diesem Verständnis von Freiheit gekommen, dass es Freiheit für alle geben soll, dass es eben, was eben Meinungsfreiheit bedeuten kann. Und über diese Beschäftigung habe ich verstanden, wie Dinge zusammen funktionieren und habe dann den Weg gefunden, Wahlfreiheit zu finden und passende und der jeweils passenden und erforderlichen Freiheit nachzugehen. Und das hat dann bewirkt, während ich mich vorher am Rande dieses Karussells gefühlt habe mit einer hohen Geschwindigkeit, dass ich mich plötzlich im Mittelpunkt des Karussells gefühlt habe und das Karussell hat sich um mich herum gedreht. Das heißt, außen war der Sturm und mit mir oder um mich herum ist eine Art von Ruhe eingetreten. Eine ganz andere Betrachtungsperspektive hat sich hier ergeben. Und die hat mir dann den Weg eröffnet, mich mit den anderen Menschen zu beschäftigen, eine Verbundenheit mit den Menschen zu finden und die zu entdecken. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen gesamt zusammen betrachtet, dann ist es ist die Freiheit oder die Entwicklung der Freiheit über die Zeit eine. Zuerst geht es um die äußere Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will. Um mehr Zeit ging es eben mehr um die innere Freiheit, das heißt die gedankliche Freiheit, die Freiheit meiner Gefühle und eben auch die Freiheit von einem Zwang zu handeln oder funktionieren zu müssen oder tun zu müssen oder aktiv sein zu müssen. Das war die eigentliche Befreiung, die ich dabei gefunden habe. Und wenn man auch schaut, dass im Laufe der Entwicklung der Menschheit sich es zuerst in der ersten langen Phase um das Thema um die existenziellen Fragen geht, dann geht es im Laufe der späteren Entwicklung um das menschliche Sein. Und wenn ich mir das jetzt betrachte, dann kommt für mich die Frage auf, oder wie bindet sich da das Grundeinkommen herein? Und eigentlich kann man sich mit seinem menschlichen Sein nur dann beginnen zu beschäftigen, wenn man die existenzielle Frage, wenn die für einen gelöst ist. Und das Grundeinkommen ist diese grundsätzliche Beantwortung der existenziellen Aufgabe in unserem Leben. Ja. Jetzt spielen wir als nächstes Musik. Und zwar haben wir Musik von Mikis Theodorakis ausgewählt. Das ist ein griechischer Komponist und Musiker, der auch ein sehr starker Kämpfer für die Freiheit gewesen ist, insbesondere in der Zeit der Militärjunta von 1967 bis 1974, der selbst auch die Unterdrückung seiner Freiheit am eigenen Körper sehr intensiv erlebt hat. Und die folgenden Stücke sind von Mikis Theodorakis. Das erste Stück heißt »Nur eine Schwalbe«. Hallo Jochen, bist du schon in der Leitung? Na klar. Ja. Du wolltest uns zur Ordnung aus Freiheit und Liebe erzählen. Was hast du da dir gedacht? Naja, ich möchte an das... Ein bisschen lauter bitte noch. Oh ja, also ich möchte an das anknüpfen, was der Jürgen gesagt hat, weil ich es im Grunde, also den Weg, den er da beschrieben hat, den finde ich von zentraler politischer Bedeutung für unsere Zeit. Das ist vielleicht nicht ganz auf den ersten Blick klar, aber man sollte doch daran denken, dass diese große, mächtige Bewegung, die uns zurzeit im Bann hält auf der Erde, eben ist den Namen neoliberal auf der Fahne führt. Und natürlich steckt in dem neoliberal das lateinische Wort für Freiheit. Libertas, Freiheit. Ja. Und da muss man natürlich die Frage stellen, ja, wie kommt denn das und wie kommen wir über diese Art von Freiheit hinaus? Und da ist es auch klar, dass natürlich dieses Freiheitsverständnis ganz viel zu tun hat, ja, mit der ersten Phase der Neuzeit, dass es etwas zu tun hat, mit einer Zeit, die eigentlich vergangen ist. Also die neoliberale Bewegung wird erkennbar als einen großen Versuch, uns in dieser Zeit festzuhalten. Die Freiheit der Geschäfte. Ja, wobei, wenn man jetzt mal so rein sachlich sich das anschaut, dann kann man sagen, also in der neoliberalen Freiheitswelt, da ist der einzelne Mensch, steht so relativ kompakt in seinem Körper einer Welt gegenüber, der natürlichen und sozialen Außenwelt. Da wird die Getrenntheit von der Welt betont und ja, dann feuerfrei oder bahnfrei eben den eigenen Interessen zu folgen. Und es ist klar, dass diese Welt letzten Endes in ihrer männerbestimmten Oberflächlichkeit und Einseitigkeit Widerspruch hervorrufen musste. Sie hat letzten Endes ins atomare Patt geführt. Also die große Kehrseite der Medaille. Wobei interessanterweise Karl Marx und die Liberalen in der Betonung auf die materiellen Interessen sich einig waren. Ich denke, was führt über diesen Freiheitsbegriff hinaus? Man soll nicht vergessen zu erwähnen, dass es natürlich diese Befreiung von der feudaler Herrschaft, von klerikaler Bevormundung, dass das auch Errungenschaften gab. Das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass wir in den Wohngemeinschaften diese ambivalente Geschichte wiederholt haben. Jetzt, wenn wir darüber hinauskommen wollen, dann habe ich so den Eindruck, dann ist das sehr stark ein Thema der Vertiefung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Ehrlichkeit, der Genauigkeit. Das ist der Entwicklung, weil dann wird uns klar, einfach durch die Erfahrungen, die wir mit der Freiheit machen, dass nicht alles, was in uns ist, unserer Freiheit dient. Das fängt an schon bei der Nikotinsucht, das habe ich selber kennengelernt, und geht dann weiter über Geltungsbedürfnis und Ehrgeiz und all diese seelischen Dinge, die uns fixieren und deren Verwirklichung in der Außenwelt uns gar nicht unbedingt unsere Befreiung fördert. Sodass man also sieht, es geht eigentlich, wenn man das Freiheitsthema anschlägt, dann geht es eigentlich um das Thema des Ich. Und dann sieht man auch, nicht alles, was uns aus der Außenwelt zustößt, ist unserer Entwicklung zur Freiheit hinderlich. Also da, auch wenn es sich zunächst mal als Grenze darstellt, als Blockade darstellt. Es kann dazu dienen, dass wir in uns erstarken oder dass wir vielleicht Dinge hinter uns lassen, mit denen wir uns eigentlich unseren Weg verstellen. Und manch einer stand mal vor den Scherbenhaufen eines Lebensentwurfs und merkte dann später, natürlich nicht sofort, aber dann doch später, eigentlich bin ich mir selber in diesem Prozess näher gekommen. Und das führt dann letztlich dazu, dass man eben sieht, Ordnung und Freiheit, das sind nicht diese Gegensätze, die man zunächst mal meint, sondern man kann eigentlich gar nicht sich selber verwirklichen, ohne sich selber Grenzen zu setzen, ne? Ohne für sich immer wieder neu Form zu finden. Ne? Und das ist dann eben die Entwicklung einer Idee einer Ordnung aus Freiheit. Ne? Und damit, das ist aber eine eminent künstlerische Aufgabe. Also der Stüttgen auf dem Seminar in Murnau am 15. Oktober formulierte, gerade die Grenze, die Form ist Bedingung für die Freiheit, unter der Voraussetzung, dass die Freiheit die Form selber setzt. Also das ist dann der Punkt, wo auch der erweiterte Kunstbegriff eine Rolle spielen kann. Und wenn man jetzt sich fragt, was bedeutet das denn für unser gesellschaftliches Leben, dann würde ich sagen, das ist in manchem ähnlich. Also diese Erfahrungen in der WG-Zeit mit der Freiheit haben letzten Endes eine Liebefähigkeit entzündet, die sozusagen bis zu den Sternen reichte und die auch kampfbereit machte für diese Welt, weil man einfach die Welt dadurch lieben lernte. Also man kann sagen, Solidarität aus Liebe oder politisch Sozialismus aus Freiheit. Und ich denke, da sieht man auch, warum das nie klappen konnte mit den Realsozialismen, weil sie eben den Quellort der Solidarität verschüttet haben, die Freiheit. Und das andere ist, was wir aber auch jetzt erleben müssen, dass gegenüber der materiellen Seite des Lebens, da können wir nur unseren Lebensentwurf verwirklichen oder unsere Entwürfe, die sich ja in der Zeit verändern, wenn wir zusammenhalten. Also im Wirtschaftsbereich, da brauchen wir die Solidarität. Sonst verheddern wir uns, reiben wir uns auf im Überlebenskampf. Das, was weithin unsere Realität ist. Da kann man dann sagen, Freiheit aus Sozialismus. Und da sieht man, wie diese Pole sich gegenseitig brauchen und dass wir eben lernen müssen, im Sozialen zu differenzieren. Wo muss es um die Solidarität gehen? Wo muss es um die Gleichberechtigung gehen? Und wo muss es um die Freiheit gehen? Und diese Werte brauchen einander. Zum Schluss will ich vielleicht noch sagen, eine der beeindruckendsten Erfahrungen für mich war, dass wir sind mit unserem Ich vom Ganzen gar nicht so getrennt. Ich habe oft erlebt, dass, sag mal, in mir Interessen auftauchten oder Überlegungen, Freunde, ich erinnerte mich an Freunde und dann rief ich sie an, dann merkte ich, oh, es war gerade der richtige Zeitpunkt. Sodass ich irgendwie merkte, Freiheit und, also es gibt diesen Gegensatz zwischen der Welt und der Freiheit der Einzelnen nicht. Wenn wir wirklich lernen, rauszufinden, was unsere innere Stimme oder unsere innere Wahrheit ist. Wenn wir spüren, wie es passt. Genau. Ja. Und dann, weil dann landen wir wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort. Ganz herzlichen Dank, Jochen. Wir hören noch, wir sind zwei, nachher von Mikis Theodorakis. Ja. Und gute Besserung. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Und damit sind wir bei den Terminen, Hinweisen und Tipps. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, Occupy, also die Wall Street-Besetzer, Solidaritätsgruppe, trifft sich in München hier am Samstag, 29. Oktober, zu einer Assemblea am Karlsplatz, Stachusbrunnen um 12 bis 17 Uhr. Da ist vorher diese Demo gegen den gegen die dritte Startbahn des Großflughafens. Am Samstag, den 5. November am Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle von 13 bis 17 Uhr und am Freitag, den 11. November am Odeonsplatz wiederum von 15 bis 17 Uhr. Da ist dann am Samstag, den 12. November eine Kundgebung am Geschwister-Scholl-Platz. Und die haben jeden Mittwoch um 20 Uhr Plenum im Eine-Welthaus, wenn jemand mitarbeiten möchte, einsteigen, mit zu den Protesten zu kommen. Das bedingungslose Grundeinkommenscafé ist am Samstag, den 5. November von 14 bis 16 Uhr in der Fritz-Mühlen-Bäckerei in der Müllerstraße 46. Dann sagt ihr jetzt noch was zum Paradigmenwechsel, bitte. Ja, die Grundeinkommensinitiative München hat ihre Treffen am Mittwoch, den 2.11. von 19.30 Uhr um 19.30 Uhr in der Nikolaistraße 17 und am Mittwoch, den 16.11. um 19.30 Uhr ebenfalls in der Nikolaistraße 17. Dabei trifft sich jeweils der Arbeitskreis Paradigmenwechsel. Dann haben wir ein Thema, das etwas noch länger auf sich warten lässt, aber dennoch mit Geschwindigkeit zu uns kommt. Und zwar der BN-Kongress 2012. Der BN ist der Basic Income Earth Network. Das ist die Weltvereinigung der Grundeinkommensdenker. Die treffen sich nächstes Jahr in München. Und es soll parallel ein Basiskongress vom 14. bis 16. September stattfinden. Und für die Planung, Vorbereitung für Vorträge, Workshops, Theater oder Erfahrungsaustausch wären wir für Beiträge und Mitwirkung und Unterstützung sehr dankbar. Und dazu könnt ihr weitere Hinweise und Informationen und Kontaktadressen finden unter unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Ja, die Straße hat ihre eigene Geschichte, singt uns Theodorakis zum Abschied. Und ihr hörtet eine Sendung von Alvir, das neue Miteinander und der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen im IDTT auf Radio Lora 92.4. Die Redaktion waren Sibylle Burmeister, Antje Buse, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Moderation hatte Fritz Letsch. Und am nächsten vierten Mittwoch sind wir wieder mit Vision dabei. Jürgen, was kommt denn an Visionen? Und BGE, ein Blick in die Zukunft unserer Welt. Oder nur eine Utopie. Also dort wollen wir Perspektiven aufzeigen, wohin sich unsere Welt entwickeln könnte und vielleicht die Frage aufwerfen, ob vielleicht für eine Zukunft ein bedingungsloses Grundeinkommen notwendig ist oder erforderlich ist oder unausweichlich ist. Oder ob wir gar kein Geld mehr brauchen in der sich wandelnden Welt. Oder das. Wir wünschen einen wunderbaren Abend. Danken Felix Jakowitz für die Technik und lasst es euch gut gehen.